Das 1 Live Talk Radio 0800 220 50 50. Domian im WDR Fernsehen und in 1 Live. 0800 220 50 50. Ja, ihr Lieben, schön, dass ihr da seid. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Unser Thema heute Nacht heißt sexuelle Doppelleben. Und ich möchte gerne mit Leuten sprechen, die im sexuellen Sinne ein Doppelleben führen, die vielleicht ganz brav in einer Beziehung leben, aber nebenher noch ganz andere Dinge tun. Krasse Sachen oder auch weniger krasse Sachen, aber eben nebenher und heimlich etwas anderes sexuell machen und genießen. Sexuelle Doppelleben. Wenn ihr gerne mit mir darüber sprechen wollt, dann meldet euch unter der kostenfreien Nummer 0800 220 50 50 oder mailt domian@wdr.de und wenn ihr mailt, bitte eure Telefonnummer in die Mail reinschreiben. So, ich bin gespannt auf meine ersten Anrufer, denn das sind Laila, 20 Jahre, und Hakan, 25 Jahre. Hallo. Mit wem spreche ich zuerst mit Laila? Ja, mit Laila. Laila, schön, dass du da bist. So, du hast dich auch gemeldet zu dem Thema sexuelle Doppelleben. Ja. Warum? Was für ein Doppelleben führst du? Also ich habe einen Freund und eine Tochter. Du hast eine Tochter? Ja. Ja. Und abends, wenn meine Tochter schläft, gehe ich anschaffen. Aha. Wie lange schon? Seit 2,5 Jahren ungefähr. Und die Tochter ist wie alt? 2. 2? Ja. Und ich gehe mir davon aus, dass Hakan dein Freund ist? Ja, das ist mein Freund. Weiß der das? Ja. Ja, spätestens jetzt wüsste er es. Wo er offensichtlich ja neben dir sitzt. Ja. Was denkt er dazu? Ja, er findet es halt nicht gut, aber mehr oder weniger so begeistert davon. Aber ja, okay, das kann ich mit ihm erlebt ja gleich, damit. Das kann ich mit ihm ja gleich noch vertiefen. Wie kamst du überhaupt auf die Idee, das zu machen? Ja, weil halt Geldknappheit war bei uns. Ja. Und meine beste Freundin geht auch anschaffen. Ja. Und die verdient sehr gut dadurch. Und dann, so bin ich darauf gekommen, das auch zu machen. Wie lange bist du mit deinem Freund zusammen? 5 Jahre. 5 Jahre? Ja. Hast du diese Entscheidung damals? 6 Jahre. Ja. Und 2,5 Jahre im Milieu? Ne? Ja. Hast du gesagt, ja. Mhm. Hast du das mit ihm besprochen oder am Anfang heimlich gemacht? Ich habe es am Anfang heimlich gemacht. Mhm. Und dann habe ich es ihm aber gesagt und dann haben wir darüber geredet und. Ja. Dann hat er gesagt, ja, gut, das ist deine Sache. Ja, arbeitest du in einem Club oder arbeitest du auf der Straße? Nee, im Bordell. Im Bordell? Ja. Wie viele Stunden am Tag? Das ist in der Nacht, das ist so abends, bis, so ungefähr bis morgens um 4. Ja, jede Nacht? Nee, nicht jede Nacht, aber so gut wie. Ja, und wenn ich fragen darf, wie viel Kohle kommt da bei rüber im Monat, ungefähr so? Also es ist schon, also pro Abend so 200-300 Euro. Ah ja. Mhm. So, jetzt gibst du mir bitte mal den Hakan und wir beide reden gleich nochmal weiter. Okay. Ja. Okay. Hallo? Hallo Hakan, grüß dich. Du bist der Freund von Laila. Ja. Und sie hat mir gerade erzählt, was sie macht und dass du da am Anfang nicht so erfreut warst. Ja, natürlich. Das ist glaube ich keiner, wenn er das zum ersten Mal hört, dass seine Freundin anschaffen geht. Also. Natürlich nicht. Wie hast du das empfunden, als sie dir das gebeichtet hat? Na, am Anfang war das echt ein Schock erstmal für mich, ne? Natürlich, das auch nachzuvollziehen. Hat sie das eigentlich so ganz von sich aus gesagt oder warst du ihr so ein bisschen auf die Spur gekommen? Nee, ich hatte ganz ehrlich gar keine Ahnung. Ich habe das echt gar nicht mitgekriegt. Ja. So. Und dann, weil sie meinte zu mir, sie arbeitet nachts in der Bar. Ja. Und ich habe ihr das natürlich geglaubt. Ja. Und dann habe ich einfach. Ich hätte natürlich vorbeikommen können, so das halt war vielleicht die Angst von mir, dass ich das dann herausfinde. So, dann hat sie mir das dann lieber von sich selber gesagt. Kannst dich wahrscheinlich nur genau an die Situation erinnern, als sie dir das gesagt hat. Ja. War da im ersten Moment so eine Überlegung, ich mach Schluss, darauf habe ich keinen Bock? Am Anfang, wo sie es mir gerade gesagt hat, dachte ich eigentlich, habe ich echt schon drüber überlegt. So, ich bin auch rausgegangen erstmal, musste erstmal freien Kopf kriegen und so, mhm. Aber. Ich liebe sie einfach und wir haben natürlich eine Tochter. Also ja, ja. Ist das wie ist das denn heute für dich, wenn du dir vorstellst, deine Freundin mehrere Tage in der Woche hat Sex mit fremden Männern. Ja. Und irgendwann dann, wenn sie nach Hause kommt oder am nächsten Tag, wenn sie vielleicht frei hat, habt ihr miteinander Sex. Was ist das für ein Gefühl für dich, damit ihr zu schlafen? Das ist kein schönes Gefühl. Ich finde es auf jeden Fall kein schönes Gefühl. Ich weiß nicht. Bist du auf deine Freundin noch scharf? Wie bitte? Bist du auf deine Freundin noch scharf? Es gibt zwei Seiten. Natürlich bin ich scharf auf sie, aber ich weiß nicht, wie ich das sagen soll. Es ist ein komisches Gefühl. Mhm. Weil ich ja weiß, dass da auch andere Männer schon dran sind und dran gewesen sind vor mir, ein paar Stunden vor mir und so. Oder? Ja. Meinst du, dass man sich da irgendwann mit arrangieren kann oder bleibt letztendlich immer ein schlechtes Nebengefühl, ein Beigeschmack? Das kann ich nicht, jetzt nicht genau sagen. Sie macht es zwar schon länger und sie hat es mir auch schon vor einem Jahr oder so gesagt. Ja. Aber ich kann das nicht genau sagen. Aber es ist nach wie vor halt irgendwie ein bisschen widersprüchlich für dich. Also in dem einen Jahr hat sich bis jetzt nicht geändert. Das verstehe. Ist immer gleich. Verstehe. Sie sagte gerade, dass sie das aus Geldgründen gemacht hat, weil ihr Kohle braucht. Was machst denn du vom Beruf? Ich mache leider das Gleiche. Wie bitte? Ich mache das Gleiche. Wie das Gleiche? Ja, ich gehe auch anschaffen. Du gehst auch anschaffen? Ja, das habe ich dann aber erst. Das mache ich noch nicht so lange. Wie, war, wie, wo, mit wem? Also ich bin Stricher. Du gehst auf den Strich und bedienst Männer? Ja. Das ist ja abgefahren. Ja, ich mache wegen dem Geld natürlich auch. Das ist ja völlig abgefahren. Ja. Das ist, wie lange machst du das denn schon? Ein halbes Jahr. Ein halbes Jahr? Ja. Ich meine, dann hast du natürlich nicht viel zu reden bei deiner Freundin, weil sie umgekehrt genau das gleiche Gefühl hat bei dir, wie du bei ihr. Ja, natürlich. Wie fühlst du dich dabei? Bei meinen, wenn ich das mache selber? Ja. Ich fühle mich nicht gut, aber ich mache es natürlich wegen dem Geld, weil wir machen das ja beide wegen dem Geld. Ja, ich verstehe schon. Hauptsächlich mache ich das auch, um meiner Tochter ein gutes Leben zu finanzieren, dass sie es so gut hat immer, ne? Ja. Hakan, gib mir mal nochmal bitte deine Freundin und wir reden gleich wieder miteinander weiter. Ja, okay. Ja? Okay. Ja? Leider, jetzt hat es mich aber umgehauen, nachdem ich gehört habe, dass Hakan letztendlich der gleichen Passion nachgeht, was du machst. Ja. Wie ist das denn für dich, als er damit angefangen hat? Oh ja, er hat ja mit mir darüber gesprochen. Er hat von Anfang an mit dir darüber gesprochen? Ja. Und dann habt ihr beide gemeinsam entschieden, okay, er könnte es machen? Ja, weil ich kann ihm ja nichts verbieten, was ich selber tue. Ja. Und dann habe ich gesagt, ja, dann mache ich, mach's ja auch, also... Und was für ein Gefühl hast du dabei? Also ich habe gerade Hakan gefragt, was er für ein Gefühl hat, wenn du nach Hause kommst und so viel Freier bedient hast. Jetzt kann ich das ja auch umgekehrt fragen, was du für ein Gefühl hast, wenn er mit so und so viel Kerlen Sex hatte, auch mit Männern Sex hatte. Also ich finde das ehrlich gesagt nicht so schlimm. Also mich stört das nicht so. Ja. Hast du denn noch Lust auf deinen Freund, mit dem zu schlafen? Ja, also ich kann das trennen. Du kannst es völlig trennen? Ja. Empfindest du, wenn du freier hast, Lust? Ja. Das auch? Ja. Also da vermischt sich das alles schon miteinander? Ja. Das ist ja eine krasse Geschichte, was ihr mir da erzählt. Das habe ich ja so auch noch nie gehört, dass zwei Leute das so machen. Ja. Wie lange wollt ihr das machen? Ja, solange wir gefragt sind, schätze ich mal. Also ja gut, ihr seid sehr jung noch beide. Ja, deswegen. Mhm. Nun habt ihr ein Kind, eine Tochter, ne? Ja. Die ist zwei Jahre alt, ne? Zwei, also aber ich schätze mal, wenn sie in die Schule kommt, dann werden wir wahrscheinlich damit aufhören, weil... Weil dann wird es schwierig, wenn das Kind älter wird und... Ja. Wichtige Frage bei der Thematik ist ja, hast du, zum Beispiel du jetzt in deinem Fall, hast du immer geschützten Sex? Also ehrlich gesagt, wenn es mehr Geld gibt, dann nicht, aber eigentlich schon. Wenn es mehr Geld gibt, dann nicht? Nee, also wenn ein Kunde das wünscht und mehr bezahlt, dann mache ich das auch ungeschützt. Das finde ich noch krasser, Leila. Ja. Das ist aber wirklich jetzt heftig, sage ich dir. Das heißt, du spielst mit deiner Gesundheit, du spielst mit der Gesundheit deines Freundes. Und ihr tragt Verantwortung für euer Kind. Ja, das stimmt. Alles ist mit Geld nicht zu rechtfertigen. Gibst du mir Hakan nochmal? Ja, einen Moment. Ja? Hakan, gerade hat mir leider erzählt, dass sie nicht immer mit Gummis ihrem Geschäft nachgeht. Ja. Das, weißt du das? Ja, das weiß ich. Was denkst du dazu? Wie bitte? Was denkst du dazu? Ich finde es nicht gut. Ja, allerdings. Nicht gut ist noch ein bisschen freundlich ausgedrückt. Ja, ich finde es haarsträubend schlimm und verantwortungslos. Ja, einerseits schon, ne? Wie ist es denn bei dir? Gehst du denn immer mit Gummis? Ich mach immer mit Gummis, also ich mach immer geschützt. Ja. Du hast Sex mit Männern? Ja. Immer nur mit Männern? Oder auch schon mal mit Frauen und lässt dich dafür auch bezahlen? Nein, ich mach nur mit Männern. Hast du so eine leichte bisexuelle Ader? Ja, ein bisschen. Bisschen? Ja. Ja. Ich habe gerade leider gefragt, wie lange ihr das noch machen wollt. Hat sie gesagt, wenn eure Tochter in die Schule kommt oder so ungefähr in dem Alter ist, dann wollt ihr aufhören. Wolltet ihr aufhören? Siehst du das genauso? Ja, ich sehe das genauso. Also ich will das auch nicht so lange machen. Ja. Meine Freundin wird das wahrscheinlich bis zum Schuljahr machen. Ich soll ein, zwei, drei Jahre würde ich das noch machen. So. Ja. Machst du das, gehst du auf die Straße, annoncierst du, bist du auf einem Bahnhof oder wie machst du es? Ich gehe am Bahnhof oder auf der Straße. Da gibt es mehrere Ecken hier bei mir in Hamburg. Ja. Und dann gehe ich auf die Straße, wo auch schon bekannt ist, dass da Stricher sind. Ja. Und dann stell ich mich da hin und biete mich dann dem an. Wenn da, das wie bei Frauen, kommen einfach Autos vorbei und dann gehe ich hin und frage, was die so wollen. Ja. Wie empfindest du das? Kannst du das ganz normal so abspulen oder ist es ja auch schon mal hochgekommen? Also es kommt schon öfter hoch, so dass, also das finde ich, eigentlich so gesagt, eklig schon. Ja. Aber ich mache sie hauptsächlich wegen meiner Tochter. Ja. Ja, also ihr beiden, ich finde das schon, also erstmal finde ich es grundsätzlich ziemlich krass, was ihr da macht. Und was überhaupt nicht diskutabel ist, ist, dass deine Freundin ohne Gummis sich auf Freier einlässt. Finde ich kein Thema, gar kein Thema. Ja. Ich habe das gerade zu ihr schon gesagt, sie spielt ja auch mit deiner Gesundheit und mit eurer Verantwortung eurem Kind gegenüber. Mhm. Glaubst du, dass ihr beiden so ohne, sagen wir mal, psychische Dellen aus der ganzen Sache rauskommt? Wie meinst du das denn jetzt? Naja, also ich habe von so vielen gehört, die als Stricher arbeiten oder auf den Strich gehen, dass die das eben nicht so leicht wegstecken und dass die irgendwie schon Probleme da hinterher haben und auch mit ihrer eigenen Sexualität, mit ihrem Körper und so weiter. Also bis jetzt ist ja noch alles gut, okay, ich mache das noch nicht so lange, aber ich hoffe natürlich nicht, dass ich irgendwelche psychischen Rückstände dadurch habe und so. Ja. Deswegen will ich das auch nicht so lange machen, weil ich dann wohl schon mir im Gedanken so sage, dass erstens nicht gut wegen meiner Tochter und zweitens eben, bin ich irgendwie psychisch gestört oder so. Also finde ich auch, dass du da auf jeden Fall das im Blick haben solltest, dass du da rechtzeitig rausgehst. Ja. Jetzt würde ich mich gerne von dir verabschieden, Hakan, und gib mir bitte nochmal kurz die Leila. Ja, okay, tschüss. Tschüss. Ja? Ich würde gerne noch einmal darauf zu sprechen kommen, dass du ungeschützt die Männer bedienst. Ja. Ist dir das wirklich klar, welches Risiko du da eingehst? Ja, das ist mir schon klar. Wie tust du es denn dann, Mensch? Ja, ich denke in dem Moment halt an das Geld. Scheiß auf das Geld. Mein Gott nochmal. Denkst du an das Geld auch, wenn du hinterher krank bist und wenn dein Freund krank ist? Nee, stimmt schon. Also, hast du schon recht? Irgendwo muss eine absolute Grenze sein. Ich finde das, wie gesagt, ja schon ziemlich heftig, was ihr beide macht. Aber da ist Schluss. Da ist wirklich absolut Schluss. Und ihr seid nicht nur verantwortlich für euer Leben und für eure Gesundheit. Ihr habt Verantwortung für euer Kind. Ihr seid ein junges Elternpaar. Ja. Also, ganz klare Aussage von mir nochmal, dass das anders werden müsste. Mhm. Ja. Leider. Ja. Ich wünsche, dass ihr da relativ schnell rauskommt. Ich glaube, dass es letztendlich besser für euch beide ist. Ja, glaube ich auch. Und ihr dann einer Tätigkeit nachgeht, die halt eben ganz normal ist. Mhm. Ja. Alles Gute wünsche ich dir und schönen Gruß an Hakan nochmal. Dankeschön. Tschüss. Tschüss. Leila und Hakan waren das zu unserem Thema sexuelle Doppelleben. Wenn ihr gerne auch mit mir sprechen wollt über euer sexuelles Doppelleben, was ihr vielleicht zurzeit habt oder was ihr mal hattet, vielleicht ist es auch aufgeflogen, Vielleicht auch nicht, vielleicht habt ihr schlechtes Gewissen, vielleicht auch nicht. Vielleicht sagt ihr, ich brauche irgendwie so die beiden Welten. Ich brauche irgendwie zum Beispiel die geschützte Zone einer Beziehung. Aber ich muss mich auch noch auf ganz andere Art und Weise austoben. Das kann ich mit meiner Freundin nicht oder mit meinem Freund. Deshalb das Doppelleben. Also wenn ihr gerne mit mir sprechen wollt, dann meldet euch 0800 220 50 50 oder domian@wdr.de. Hassan ist hier. Hassan ist 25. Guten Morgen. Hallo Domian. Hallo Hassan. Was für ein sexuelles Doppelleben führst du? Ja, und zwar, ich treffe mich heimlich mit anderen Männern. Ne? Das kommt dazu, ich habe eine Freundin. Also wir sind so ungefähr ein Jahr zusammen. Und aber es zieht mich immer wieder zu den Männern, sozusagen, wenn mich überkommt. Also es bekommt mich dann sozusagen und und dann muss ich das halt das machen, dieses Verlangen nach Männern. Ne? Seit wann überkommt dich das schon? Ja, also das fing eigentlich in der Jugend an. Also so, ich habe da ein bisschen experimentiert und dann habe ich das verdrängt mit anderen Mädchen oder Frauen sozusagen. Ich hatte immer eine gehabt und so und ich habe das verdrängt oder kompensiert oder so. Waren das reine Sexgeschichten, die du mit Männern hattest, oder hast du dich auch in einen Typ schon mal verliebt? Also verliebt glaube ich nicht. Ich glaube es nicht. Also ich weiß es nicht. Also es war eigentlich immer sexuell, denke ich mal. Also du hast auch noch keine geheime, längere Beziehung zu einem Mann gehabt? Nee, hatte ich nicht. Hatte ich nicht. Aber so, ich bin jetzt 25 und also ich habe, weiß ich nicht, ich denke, das zieht mich doch mehr zu den Männern als zu den Frauen. Also ist das eine Entwicklung, die du so an dir beobachtest? Ja, ich glaube schon. Ich weiß nicht, also ich fühle mich ja auch verloren irgendwie. Ne? Was? Du fühlst dich verloren? Ja, ich weiß nicht mehr, wer ich bin sozusagen. Irgendwie, ne? Also bin ich jetzt irgendwie, weiß ich nicht, mehr zu den Männern hingezogen oder zu den Frauen. Manchmal denke ich, dass ich mehr zu den Männern sozusagen mich hingezogen fühle. Ne? Man muss sich ja auch nicht fest definieren auf eine Seite. Man kann ja auch sich zu beiden hingezogen fühlen. Ja, aber das ist schwierig irgendwie. Das ist schwierig für die... Umgehen. Ja. Also ich möchte auch offen sein zu meiner Freundin. Ich habe ja auch ein schlechtes Gewissen. Erzähl mal ein bisschen über die Beziehung. Ihr seid seit einem Jahr zusammen, sagst du? Und, ein Jahr, genau. Ja, und wie ist der Sex mit deiner Freundin zum Beispiel? Der Sex ist meiner Meinung nach okay, denke ich mir mal. Also weiß ich nicht, vielleicht verdränge ich das auch irgendwie. Okay ist ja nun nicht so die Granate, ne? Nee, ist nicht. Ist nicht? Nee, also, ich denke nicht, also wenn ich das vergleiche, der Sex mit Männern gibt mir mehr als mit meiner Freundin. Wenn du mit deiner Freundin schläfst, denkst du an Männer? Ja. Immer? Und ab und zu. Ja. Also meistens, sagen wir es mal so. Ne? Würdest du denn sagen, dass du in deine Freundin verliebt bist, oder ist das nur so eine Alibi-Beziehung? Also ich denke, das ist mehr so, es wird mehr und mehr also eine Alibi-Geschichte, weil das hat auch viel mit der Familie zu tun, weil wir kennen uns eigentlich schon seit wir klein sind und eigentlich stand da schon immer fest, dass wir sozusagen zusammen sein werden. Irgendwie, ja, du heißt Hassan, daraus schließe ich, dass deine Familie aus der Türkei kommt oder muslimischen Ursprungs ist. Stimmt das? Nee, eigentlich nicht. Ich möchte das jetzt nicht sagen. Okay. Das ist mehr ein anderes Land, aber das möchte ich jetzt nicht sagen. Okay, aber einen muslimischen Hintergrund? Nee, überhaupt nicht. Überhaupt nicht, okay. Aus Osteuropa irgendwo, ne? Ah ja, ich verstehe. Verliebt würdest du, kannst du keine klare Aussage machen, wie stark das Gefühl ist zu der Freundin? Ja, ich glaube, es wird immer weniger. Wenn ich immer so, das heißt, je mehr ich mich mit den Männern treffe oder was mit denen mache, das wird dann immer weniger, das Gefühl irgendwie gegenüber. Wo triffst du dich mit den Männern? Mit Männern? Ja, also hauptsächlich in Clubs und Bars, ne? Sozusagen. Ja, und dann gibt's die schnelle Nummer irgendwo. Ja, genau. Also da in Clubs und Bars gibt's ja meistens irgendwie so Räume irgendwie, ne, wo man sich dann sozusagen zurückziehen kann. Ach so. Und ja. Du gehst in Darkrooms oder gehst du in so Separés, wo man... Separés, also Darkrooms nicht, nee. Davon habe ich irgendwie ein bisschen Angst, ne? Ja. Wie oft treibst du dich dann so in der schwulen Szene rum? Ja, also wenn ich das so festlegen, ich weiß nicht, ich kann es nur schätzen, aber ich glaube so 7-8 Mal im Monat ungefähr. Ne? Sieben, acht Mal im Monat? Das ist schon viel. Was erzählst du deiner Freundin dann, wo du bist und was du machst? Also, ne, ja, wir wohnen ja nicht zusammen. Ne? Und also wir haben ja getrennte Wohnung. Mhm. Und aber ja, also sie weiß ja auch, dass ich auch viel Arbeit habe und immer was zu tun habe oder so. Ne? Also ich mache ja auch nebenbei was Selbstständiges sozusagen. Ne? Achso, da kann man sich gut rausreden, immer ich habe zu tun und dann noch einen Termin und da und hier. Ja. Mhm. Genau. Du hast aber im Moment keinen festen Sexpartner. Das sind immer andere Männer. Es sind immer andere Männer. Immer andere Männer. Davor, da habe ich auch Angst, muss ich ehrlich sagen. Auch es gibt ja auch so, man hört ja auch so viel von Krankheiten und so. Ne? Ja. Also ich schütze mich ja auch und so, aber trotzdem. Ne? Und vor was hast du Angst? Na, zum Beispiel vor also mich zu infizieren irgendwie mit HIV oder Hepatitis und sowas. Mhm. Aber das gibt halt. Gut, das liegt aber in deiner Macht, das zu verhindern, indem du dich halt sehr vorsiehst. Natürlich. Du musst dich schon sehr vorsehen, wenn du halt so häufig wechselnden Geschlechtsverkehr hast in diesem Umfeld, ist das schon ein hoher Risikofaktor. Ja, Domian, also im Hinterkopf habe ich ja auch eine ganz große Verantwortung gegenüber meiner Freundin. Ne? Ja, eben. Ja. Das heißt, ich will sie ja nicht irgendwie anstecken und dann die Schuld da haben. Und das ist ja auch meine große Angst. Aber letztendlich, Hassan, geht es ja um viel Grundsätzlicheres, nämlich warum führst du diese Beziehung mit deiner Freundin? Warum führst du so ein Pärchenleben? Wenn du letztendlich. Ja, weil ich keine andere Wahl habe, Domian. Warum nicht? Es geht um meine. Ja, was soll ich denn machen? Soll ich mit dir Schluss machen? Soll ich mit offenen Karten spielen? Dann weiß es jeder dann in der Familie und dann bin ich abgeschrieben. Mhm. Meine Familie ist da wirklich. Also die würden sagen, ne, du na okay, nehmen wir mal, du musst ja nicht gleich dann mit den wehenden Fahnen durch deine Stadt laufen und ich stehe auf Männer. Du könntest ja erstmal nur die Beziehung zu deiner Freundin beenden. Mhm. Und in Heimlichkeit auch deiner Sache erstmal nachgehen. Könnte ich eigentlich machen, aber ich weiß nicht, wie ich das beenden soll. Also, ich weiß es nicht. Würdest du sie sehr vermissen, wenn sie nicht mehr deine Freundin wäre? Ja, ich glaube schon. Ja. Es ist mir irgendwie. Wie soll ich das sagen? Ich habe mich ja irgendwie so gewöhnt, irgendwie, ne? Ja. Weil immer jemand da ist. Aber, ja, gut. Du hast dich gewöhnt, dass ja jemand da ist. Aber, ich meine, über was reden wir? Du gehst 7-mal im Monat fremd. Völlig egal, ob du mit einer Frau fremd gehst oder mit einem Kerl fremd gehst. Genau. Das heißt, diese ganze Beziehung ist kaputt und krank. Mhm. Ne? Das heißt, diese Beziehung würde sowieso sofort auffliegen, wenn deine Freundin das wüsste. Wahrscheinlich. Gehe ich mal von aus. In den meisten Fällen. Ich weiß nicht, was ich machen soll, Domian. Echt nicht, also. Ja, die Frage ist natürlich, wenn du da in so einem gesellschaftlich-familiären Druck lebst, das ist natürlich übel. Das möchte ich auch nicht so leicht wegwischen. Andererseits, du bist ein junger Typ von 25 Jahren. Willst du dein ganzes Leben in Lüge verbringen? Nee. Ja, ich weiß, aber meine Familie ist mir ziemlich wichtig, ne? Was sie über mich denkt, ne? Ja, schon. Aber irgendwann musst du mal überlegen, was du bist und was dein Leben ausmacht. Und dann finde ich, dass das, was du bist und was dich ausmacht, wichtiger als was deine Familie denkt. Ja, ich weiß nicht, Domian. Das klingt so egoistisch alles irgendwie, wenn ich drüber nachdenke, ne? Das andere könnte man auch feige nennen. Ja. Das andere Verhalten. Ich weiß. Ich sage ja gar nicht, dass du jetzt so mit Pauken und Trompeten sofort da jetzt loslegen sollst. Aber dass du schon mal einen Schauplatz irgendwie fair und sauber beendest, nämlich die Geschichte mit deiner Freundin, weil das ist auch deiner Freundin sehr unfair gegenüber, was du da machst. Genau. Ja, das will ich ja auch machen, aber ich habe die Kraft nicht dazu irgendwie. Ja. Weiß nicht, wie was soll ich ja sagen? Naja, du musst sagen, ich habe keine Gefühle mehr für dich oder weiß ich nicht. Weil Gefühle sind da, aber nicht jetzt irgendwie so stark. Irgendwie. Ja, eben. So, das ist ein Grund, mit jemandem Schluss zu machen. Man sagt, die Gefühle sind nicht stark genug für eine Beziehung. So, das ist schon das Argument. Okay. Ja. So, dann bist du erstmal frei und dann kannst du sehen, wie sich die Dinge entwickeln. Aber dann hast du eine Grundlüge aus deinem Leben schon mal raus, nämlich eine Beziehung, die wirklich eine schlimme Lüge ist. Ja, ich muss das durchziehen wohl irgendwie. Ne? Weißt du, wenn du jedes Mal, wenn du mit deiner Freundin schläfst, an Typen denkst, das ist doch absolut heftig. Ich weiß, ich habe auch ein schlechtes Gewissen, Domian, jedes Mal. Ne? Es ist immer die Frage auch, nicht nur, dass du deine Partnerin schlecht behandelst, es ist auch immer eine Frage der Selbstachtung. Mhm. Ne? Ne? Was hast du für ein Selbstverständnis, wenn du dich so verhältst? Das ist kein tolles Bild, was du da abgibst. Für dich selbst auch. Nur für dich. Ich weiß. Du stehst natürlich für dich selbst auch selbstbewusster da, wenn du mehr Klarheit schaffst in deinem Leben. Finde ich. Ist auch meine Lebenserfahrung, dass es immer besser ist für einen selbst und man immer eher ein Gefühl hat, das ist gut so, wie ich handle. Ja, ich fühle mich auch nicht wohl in meiner Haut zur Zeit, bei mir, die ganze Zeit. Das gebe ich auch zu. Ja. Wirklich. Also. Okay. Du musst halt irgendwie sehen, dass du da die Kurve kriegst. Ja, ich werde es versuchen, ne? Ich wollte dich mal was sagen, Domian. Bitte. Sag mal, gibt es da irgendwie so eine Selbsthilfegruppe oder so? Ja. Selbsthilfegruppen, obwohl ich weiß es nicht, also. Ja, da gibt es schon. Ja, gibt es schon. Ja. Können wir dir gerne mal ein bisschen was an die Hand geben im Hintergrund? Wir würden dich gleich nochmal anrufen, okay? Okay, danke, Domian. Alles Gute. Danke. Tschüss. Ciao. Unser Thema heißt heute Nacht sexuelle Doppelleben. Und ich möchte gerne mit Leuten sprechen, so wie ich es gerade auch schon getan habe, die ein sexuelles Doppelleben führen. In welcher Beziehung auch immer und mit welchem Gefühl auch immer. Wenn ihr gerne darüber mit mir auch sprechen wollt, dann meldet euch 0800 220 50 50 oder mailt domian@wdr.de. Melanie ist hier. Melanie ist 43. Schönen guten Morgen. Ja, hallo, guten Morgen, Domian. Melanie. So. Ja, auch ich muss mit der Betonung auf muss ein Doppelleben führen. Warum? Ein sexuelles Doppelleben allerdings nur. Ja, ich bin verheiratet, habe aber sadomasochistische Bedürfnisse, die ich absolut nicht mit meinem Ehemann ausleben könnte, weil er auch einfach nicht der Typ dafür ist. Wie lange bist du verheiratet? Seit 11 Jahren. Seit 11 Jahren. Und ihr führt ein ganz normales Eheleben mit... Ja. Mit normalem Blümchensex. Oder sagen wir mit normalem Sex. Ja, Blümchensex jetzt nicht so, gerade, aber okay. aber halt nicht so die SM-Schiene. Nicht die SM-Schiene. Nee. Seit wann weißt du, dass du SM-mäßig drauf bist? Auch eigentlich schon immer. Also eigentlich seit ich sexuelle Gefühle habe. Ja. Also ich habe mal einen Film gesehen, also mit Catherine Deneuve, der heißt Belle du Jour, also Schöne des Tages. Ja. Ne? Und da ging es um SM. Ne? Und da habe ich gemerkt, also das gefällt mir. Seit wann praktizierst du es denn schon? Also jetzt intensiv seit 3 Jahren mit dem passenden Partner. Ja, vollkommen heimlich neben der Ehe. Ja. Du hast also einen SM-Sexpartner. Ja. In denen du nicht verliebt bist, nein, sondern wo es rein um den Sex geht. Nee, also, ne, um das jetzt mal so ganz krass zu sagen, also dieser Mann ist für mich Mittel zum Zweck. Ne? Also er gibt mir das, was ich brauche, was ich suche, ne? Und umgekehrt ja genauso. Ne? Hast du denn mal früher mit deinem Mann darüber gesprochen, dass du solche Sachen eigentlich ganz gerne machen würdest wollen? Und ob er da mitziehen könnte? Ja, wie ich schon sagte, mein Mann ist nicht der Typ dafür. Also er ist auch nicht dominant. Ne? Und dieser Mann, mit dem ich das praktiziere, der ist auch einiges älter. Ich könnte also schon fast mein Vater sein. Okay. Also von der Persönlichkeit her würde mein Mann dem gar nicht entsprechen. Okay, er ist nicht der Typ, sagst du. Hast du es denn deinem Mann mal vor einigen Jahren gesagt, dass du gerne sowas machst? Ja, wir haben mal was im Fernsehen gesehen über SM. Und da hat er nur schon gesagt, ach, schalt sofort ab. Ach so, also da ist er gar nicht mit. Auf Deutsch gesagt, ne, also könnte für ihn, also ist SM, also so könnte man sagen, genauso schlimm wie Sex mit Tieren, Kindern so. oder sowas. Ja, das ist es ja nun wirklich nicht, wenn zwei Leute da Nein, Spaß aber dran so, haben. So, ja. Ich denke mal, so würde er es empfinden. So, jetzt hast du einen dominanten Partner, das heißt, du bist in der devoten, du hast Spaß an der devoten Rolle, dich unterzuordnen, dich beschimpfen zu lassen, dich schlagen zu lassen. Ja, beschimpfen eher weniger. So. Halt, ich werde erzogen. Also ich würde sagen, dieser Mann ist in erster Linie mein Erzieher, also vielleicht der Vater, den ich so nicht gehabt habe. Wie alt ist der Mann? Ja, also er ist 60, ja. Also könnte, also ich bin 43. Also, ja. Zur Not ging das. Könnte er mein Vater, wenn er jung angefangen hat. Wie oft triffst du diesen Mann? Ja, immer wenn es geht. Also wie ich schon im Vorgespräch gesagt habe, mein Mann ist beruflich sehr viel unterwegs, auch viel im Ausland. Nur also, und ich bin auch selbstständig, kann mir also meine Zeit frei einteilen. Also eigentlich immer, wenn es irgendwie geht. Was heißt denn das konkret? Wie viel Mal im Monat zum Beispiel? Ja, das ist unterschiedlich halt, wie es bei meinem Partner dann auch möglich ist, aber also es kommt schon, ja, ich würde mal sagen, doch mindestens einmal wöchentlich. Mindestens einmal wöchentlich? Mhm. Ja, mindestens. Wohnt der auch praktischerweise dann gleich irgendwo bei dir um die Ecke? Ja, nicht ganz. Also ich wohne in der, also er wohnt in Köln. Ja, du musst jetzt nicht sagen, wo du wohnst und dann bist du vielleicht zu sehr erkennbar. Müssen wir ja nicht so sagen. Also ist nicht so ganz weit weg von dir. Nö, also ist man könnte, also es ist sehr nah. Okay, so, jetzt sagst du, dieser Mann erzieht dich. Ja, genau. Was haben wir uns darunter vorzustellen? Was macht der mit dir? Ja, Erziehung, also es ist, wie gesagt, es ist ein Rollenspiel. Ich glaube, an meiner Stimme hört man. Also ich glaube, ich habe jetzt nicht unbedingt so eine sehr devote Ausstrahlung. Nee, eher eine zupackende. Ja, genau. Ja. Ne? Und man sucht ja immer so den Ausgleich. Verstehe. Ne? So, ne, was man so im Leben, muss ich eigentlich die Dominante, und ich würde mal sagen, in meiner Ehe bin auch ich eher so diejenige, die dann so ein bisschen die Hosen anhat. Hört man oft, dass das genau ins Gegenteil dann umschlägt, auch bei sehr erfolgreichen Männern, Wirtschaftsbossen oder so, dass die dann auch gerne... Ja, ich würde mal sagen, so im Berufsleben würde ich doch sagen, bin ich auch recht erfolgreich. So. Geschäftsfrau und sowas. Ja. Also ich glaube, mir würde also keiner, ich glaube, alle würden aus allen Wolken fallen, wenn sie das hören. So, aber nur erzähl doch mal ein bisschen, erzähl doch mal ein bisschen, wie er dich erzieht. Was macht er? Wie geht das ab? Ja, also er bestraft mich körperlich, was ich brauche. Wie macht er das? Ja, also Rohrstockschläge auf den nackten Hintern. Wenn du bei ihm bist du dann ganz nackt oder hast du irgend so ein Ledercorsage an oder... Ja, also entweder bin ich nackt oder halt auch, er mag es auch gerne, dass ich mich dann halt auch so ein bisschen, ja, wie sagt man, so ein bisschen Lolita-mäßig anziehe. Ah, ja. Ich meine, ich bin 43, aber von der Figur her geht es noch. Ja. Also halt so sehr sexy, ne? Also so, ja. Okay, so. Es gibt schon mal Schläge mit dem Rohrstock auf dem blanken Hintern. Ja, genau. Was gibt's noch? Ja, was gibt es noch? Also eingesperrt werden. Also in einen Käfig oder ans Kreuz, also ausgeliefert. Ausgeliefert sein. Und solche Accessoires, die hat er alle zu Hause, ein Käfig, ja, ein Kreuz also und so. Ja, also er könnte es auch professionell machen, er hat so eine Art Studio, also so, er sagt immer seinen Hobbyraum, ne? Er lebt allein, er hat ein großes Haus und sowas. Ne? Kommt es, wenn du mit diesem Mann zusammen bist, zum Geschlechtsverkehr? Nein. Nie? Nie. Nie? Nie. Das heißt, dann bist du doch radadoll und musst dann nach Hause gehen, oder wie? Ja, also wie gesagt, ich suche ja, also es soll ja praktisch sein, die Rolle, so eine Art Vaterrolle. Ne? Ist mir schon klar, aber diese Rolle bewirkt doch auch bei dir, dass dich das sexuell erregt, oder? Ja, klar. So, und dann bist du sexuell erregt und musst nach Hause gehen. Was machst du denn dann? Ja, also ich darf mich natürlich befriedigen. Das darfst du in seiner Anwesenheit machen? Das darf ich. Das tust du das auch jedes Mal? Ja. Ach so, na gut, dann heftig. Bin ich ja schon mal beruhigt, dass du nicht frustriert nach Hause gehen musst. Nein. So. Also ich glaube, ich habe mir das schon so zurechtgebogen, ne, wie ich es also, ne, dass ich da auch auf meine Kosten komme. Okay, so weit, so gut. Aber du bist ja verheiratet. Du bist 11 Jahre verheiratet. Wie kriegst du das mit dir und deinem Gewissen in Einklang? Ja, also ich würde mal sagen, also ich sehe es so in dem Sinn, ich betrüge ja meinen Mann nicht. Also ich meine, ich habe ja auch keinen Sex. Ne? Also ich habe ja mit dem Mann... Im weitesten Sinne kann man sich das so biegen. Keinen Geschlechtsverkehr. Na gut, aber... Er weiß es... Er ganz streng nimmt. Ne? Ja, er weiß es, der Mann weiß es nicht. Also mein Ehemann weiß es nicht. Der weiß gar nicht. Also mein Herr und Meister weiß es natürlich. Ja, das ist mir schon klar. Ja. Das heißt, du biegst dir das so zurecht, es gibt ja keinen Geschlechtsverkehr und deshalb gehe ich ihm nicht fremd. Genau. Was ja? Beziehungsweise, ne, ich sag mal so, man lebt ja nur einmal und ich sag mal so, also ich habe gemerkt, also vor 3 Jahren, das war auch für mich so ein Wendepunkt in meinem Leben, da ist meine Mutter plötzlich verstorben, ne, und da habe ich gedacht, ja, also... Ja, ich möchte nicht irgendwann mal auch gestorben sein und dann denken, ja, warum habe ich das nicht ausgelebt? Warum führst du die Ehe weiter? Weil ich meinen Mann liebe. Also mein Mann ist mein Traummann. Also wir kennen uns, also quasi, wie sagt man so schön, aus der Sandkiste zusammen zur Schule gegangen, Ausbildung. Also ihr führt eigentlich eine gute Ehe? Ja. Und ihr habt auch, es gibt auch Sexualität in der Ehe, wie du gerade sagtest, die ist auch für dich okay? Ja, natürlich. Natürlich. Das heißt, eigentlich ist es ist das eine gute Beziehung, die ihr führt. Ja. Und Eine sehr gute sogar. Und könnte das nicht besser sein. Könnte nicht besser sein. Und das, was du da nebenher machst, beschädigt nach deiner Auffassung und deiner Einschätzung deine und eure Ehe nicht. Ja, sagen wir mal so. Also ich biege es mir natürlich ein bisschen so hin. Ja. Ne, für mich. Ne. Nur ich meine, also obwohl einerseits sage, also ich führe ja praktisch zwei Leben. Und genau. Ich glaube, wenn ich nur das eine Leben führen würde, also mein Hauptleben, dann wäre ich nicht glücklich. Das wollte ich gerade sagen. Vielleicht wird die Ehe nicht nur nicht beschädigt, sondern es tut sogar der Ehe gut, weil du etwas auslebst, was du sonst nicht ausleben könntest. Und wenn du es nicht ausleben würdest, wärst du schlecht drauf und frustriert und dann wäre alles nicht so. Ja, also sagen wir mal so vor vier Jahren, also da war unsere Ehe auch nicht gut. Mhm. Also und seitdem ich das auslebe, bin ich auch viel ausgeglichen, ja, zufrieden. Also ja. Sag mal, wie wäre es denn gewesen, wenn du deinem Mann gesagt hättest, ich brauche sowas, gib mir die Freiheit, ich sage es dir offen, gib mir die Freiheit, aber ich möchte mit dir weiter die Ehe führen. Wie hätte er darauf reagiert? Ja, das habe ich mich leider nicht getraut. Das wäre die optimalste Lösung. Ja, das wäre die optimalste Lösung, nur das hätte ich dann halt vor 3 Jahren machen müssen. Verstehe. Ich meine, jetzt ist es ja zu spät. Also wie tickst du denn so, wenn, sagen wir mal, durch einen Zufall herauskäme, dass dein Mann irgendwie auch was anderes schon länger nebenher laufen hat? Wie würdest du reagieren? Ja, deutsch gesagt, ne, ich meine, wie gesagt, ich wäre erleichtert, wäre natürlich so ein Traum, vielleicht, der ist ja viel unterwegs, vielleicht hat er eine Herrin, man weiß es nicht. Ja, natürlich, ne, wäre natürlich das Geilste, ne, man wird sich irgendwann mal begegnen, so nach dem Motto, ach du auch hier, ne, so, man weiß es. Ja. Man weiß es nicht, aber wahrscheinlich wird es nicht so sein, wie du ihn gerade beschrieben hast. Wie soll das jetzt weitergehen? Aber so nach außen hin, ich meine, es ist halt natürlich, ne, ich meine, man kann ja keinem Menschen, sagen wir mal, in den Kopf. Nee, natürlich nicht. Ja. Aber im Moment ist bei mir das Problem, ich möchte halt mit meinem SM-Partner auch weitergehen, beziehungsweise erfordert es, nur ich denke, irgendwann läuft es auf eine Entscheidung hinaus. Was heißt weitergehen? Ehemann, ne, und ja. Meister. Was heißt also weitergehen? Der macht mir im Moment halt auch ziemlichen Druck. Was heißt denn weitergehen? Ja, weitergehen, also dass er halt also also mit mir wirklich eine SM-Beziehung führen möchte, weil ich habe gemerkt, also ja, ich bin für ihn die ideale Partnerin. Ach so. Er sagt immer, ich bin so SM, bin ich so seine Traumfrau. Aber du hast mir gerade gesagt, dass du so herzensmäßig mit dem nichts zu tun hast. Nein, aber es ist natürlich, sagen wir mal, der Reiz, natürlich auch weiter zu gehen. Nur ich habe so das Gefühl, irgendwann, deswegen rufe ich ja hier auch an, also ich meine, ich oute mich ja hier quasi. Ne? Es kann ja immer sein, ich meine, ich habe eine ziemlich markante Stimme, ne? Also, ne, und ja. Also das du, Moment, das ist ja interessant. Das heißt, du hast jetzt auch hier angerufen, so mit dem heimlichen Hintergedanken, vielleicht erfährt es auf diese Art und Weise mein Mann. Was ja, nur jetzt nicht, dass er jetzt gerade da, ne, am Radio oder am Fernseher, das weiß ich hundertprozentig. Okay, aber das ist irgendwie an ihn durchsickert. Ja, da, ich meine, es kann ja immer alles. Das, was du ihm nicht traust, was du dich nicht traust, ihm persönlich ins Gesicht zu sagen, könnte so an ihn herankommen. Ja, genau. Und was würdest du denn? Entschuldigung, dass ich dich unterbreche. Ja. Und eigentlich bin ich auch froh, dass im Moment mich mein Herr und Meister auch so ziemlich fordert, auch immer mehr Beweise will, weil er sagt, also er ist so der auf dem Standpunkt, man kann nicht auf zwei Hochzeiten gleichzeitig tanzen, was ich. Stimmt ja, im Prinzip stimmt's ja auch. Ja, ne, obwohl ne, 3 Jahre habe ich also sehr gut auf zwei Hochzeiten getanzt. Aber schon immer mit einer Lüge. Ja, also eine Lüge ist es natürlich. So, du pokerst jetzt hoch. Das heißt, es kann sein, dass sich jemand erkennt, deine Stimme ist in der Tat markant, dass es an deinen Mann herangetragen wird. Und dann musst du Farbe bekennen, dann musst du sagen... Nur, ich sag mal so, also es müsste ja schon jemand also dann auch, also es auch konkret beweisen. Also ich denke nicht, dass jetzt jemand da irgendwo das mitschneidet. Ja. Also boah, mein, gibt's alles. Mein Mann gibt's ist jetzt alles. Nicht jemand, der da auf so... So, egal. Wie würdest du, wenn ich dich jetzt vor die Entscheidung stellen würde, zu deinem Herrn und Meister, in die Ehe? Ja, das ist jetzt, also, ja, das stellst du mir jetzt eine Frage. Und mit der Frage werde ich dich. Nächste Frage. Und mit der Frage werde ich dich jetzt entlassen, Melanie. Ja. Entscheide, was im Herzen tiefer verankert und verwurzelt ist. Ja. Das finde ich. Ich hätte eine Sex. Bitte, könnte ich ganz kurz mit einem Psychologen machen. Sehr gerne, sehr gerne. Ja, wenn es geht. Das geht, Melanie. Dann würde ich dich bitten. Wenn du meinst, es wäre nötig, ja. Ich weiß ja nicht. Ja, das finde ich eine gute Idee. Das machen wir jetzt mal so. Dann legst du auf und wir rufen dich gleich zurück. Ja, okay. Und ich wünsche dir eine klare und ehrliche Entscheidung, einen klaren und ehrlichen Entscheidungsprozess. Ist immer gut, immer gut für einen selbst auch. Alles Gute. Auch, tschüss. Auch danke. Tschüss. Jo, tschüss. Ciao. Daniel ist hier. Daniel ist 25. Guten Morgen. Ja, guten Morgen, Domian. Daniel, was ist denn bei dir los? Ja, bei mir sind so gewisse Sachen in den letzten 3 Jahren passiert, die ich selbst nicht mehr so begreifen kann. Erzähl. Und zwar geht es halt darum, dass ich durch einen One-Night-Stand mit meiner Freundin zusammengekommen bin. Wir hatten halt... Stopp, ich habe hier verstanden. Du bist durch einen One-Night-Stand mit deiner Freundin zusammengekommen. Richtig, genau. Ja. Wann? Wie lange ist das her? Das ist jetzt gut 3 Jahre her. Ja. Und es war halt sehr, sehr guter Sex. Und es ist halt einfach so, dass ich, wenn ich normalerweise mit Frauen zusammen bin, eigentlich auch nicht fremd gehe. Nur es hat sich halt mit der Zeit so entwickelt, dass ich über diesen guten Sex mit meiner Freundin trotzdem noch mit anderen Frauen schlafen muss. Das heißt, der Sex ist mit der Freundin nach wie vor gut und geil? Ja, ja. Sehr, sogar? Sehr, sehr guter Sex. Es ist sehr, sehr ausgiebig. Ja. Es ist auch ständiger und häufiger Sex in der Woche. Und ich kann mir das halt selbst auch nicht so richtig erklären, ob es vielleicht eine Bestätigung für mich sein muss. Vielleicht. Deswegen rufe ich halt auch an. Ja. Das heißt, du gehst heftig und kräftig fremd? Ja, gut. Ich nenne das halt für mich selbst nicht fremdgehen, weil ich eigentlich meine Freundin sehr liebe. Wie nennst du es? Wie bitte? Wie nennst du es? Ja, wenn man es genau nimmt, ist es Fremdgehen. Okay, nennen wir es hier in dem Gespräch auch mal Fremdgehen. Wie oft passiert das? Ja, es passiert bestimmt 1-2 Mal die Woche auf jeden Fall. Immer mit anderen Frauen? Ja. 1-2 Mal die Woche, immer mit anderen Frauen. Wie und wo lernst du die so schnell kennen, dass das gleich dann in... Ja, das ist ziemlich einfach. In der Uni lernt man ziemlich häufig neue Frauen kennen oder auch halt am Wochenende auf Partys. Und schon, aber das hat also Uni, dann hat das Ganze auch immer einen Vorlauf. Dann redet man erst, dann verabredet man sich, dann redet man nochmal und ehe man dann in die Kiste kommt, ist schon ziemlich viel Zeit vergangen. Oder legst du die in der Uni-Toilette flach oder wie? Nee, also auf Partys und sowas ist das ja eher ein One-Night-Stand. Okay. Bei anderen Verabredungen ist es ja so, wie du selbst gerade gesagt hast, Vorlaufzeit. Mhm. Dann lernt man sich so ein bisschen kennen und dann ist es vielleicht nicht nur ein One-Night-Stand, sondern dann ist es halt schon über 2-3 Mal hinaus. Ja. Und wenn halt der Sex gut ist, dann kann es halt auch sein, dass es noch häufiger dazu kommt. Also es gibt durchaus so... Wenn ich dann halt irgendwann nicht mehr möchte, weil es irgendwie uninteressant wird vom Sex her, dann lehne ich das halt ab und dann suche ich mir halt wieder neue Frauen. Ja, klingt auch nach Komplikationen, dass manch eine Frau dann sich vielleicht in dich verliebt oder auch länger mit dir Sex haben möchte und dann gibt es eine Afferei und SMS und Anruf und so, gibt's das? Ja, auf jeden Fall, das habe ich schon häufiger halt erlebt und weil ich halt diesen Sex halt auch sehr auslebe, es ist halt nicht so, dass ich jetzt ohne Kondom vögel, sondern ich schütze mich dann schon, also ich habe noch nie mit einer Frau ohne Kondom geschlafen, außer mit meiner Freundin. Da achte ich schon sehr drauf. Erzählst du ich probiere halt trotzdem alles aus immer. Erzählst du den Frauen, mit denen du nur Sex hast, dass es nur um Sex geht? Oder säuselst du denen irgendwas von Verliebtheit? Nein, auf keinen Fall. Also ich mache denen auch nichts vor, so von wegen, dass ich mich jetzt in sie verliebt habe oder dass ich sie besonders süß oder toll finde oder sowas. Aber du erzählst denen... Dass ich sie deswegen besonders heiß mache, um sie ins Bett zu kriegen, das auf keinen Fall. Ja, aber du erzählst denen nicht, dass du eine Freundin hast? Nein. Das kam jetzt ein bisschen zögerlich? Nee, ist halt einfach so. Auf keinen Fall. Auf keinen Fall. Hast du nicht Sorge, dass das irgendwie mal rauskommt, wenn du so eine hohe Frequenz hast von Frauen in deiner Umgebung, dass es irgendwann irgendwie mal auffliegt? Ja, auf jeden Fall, ja. Die Gefahr ist ja riesig. Ja, nicht bedingt. Kommt darauf an, in welcher Stadt man lebt. Wenn man in einer kleinen Stadt lebt, auf jeden Fall. Aber in einer Großstadt ist eher ein bisschen unwahrscheinlich. Naja, okay. 3 Jahre mit der Freundin zusammen. Und seit wie vielen Jahren, wenn es überhaupt Jahre schon sind, treibst du das so wild? Ja, im Grunde genommen schon... Seit Anfang an? Seit Anfang an, ja. Also es gab nicht mal so ein halbes Jahr, wo du dich auf deine Freundin nur konzentriert hast? Nein, auf keinen Fall. Nein. Wow, das ist natürlich was. War das früher auch schon so? Warst du früher auch schon so ein sexgieriger Typ? Ja, es fing bei mir schon relativ früh an eigentlich. Mit 5 hatte ich schon so Sexfantasien, dass ich eigentlich ganz gerne mal mit einer Frau schlafen will. Mit 5? Ja. Dass du mit einer Frau schlafen würdest wollen, mit 5 Jahren? Hast du die Fantasie gehabt schon? Ja. Also, dass Kinder natürlich auch eine sexuelle Vorstellung haben, ist klar, hatte ich auch als Kind. Aber mit 5 schon sich konkret so einen Geschlechtsakt vorzustellen, wusstest du überhaupt da schon, wie das so geht? Ja, auf jeden Fall. Also, ich habe halt durch Zeitschriften, auch durchs Fernsehen habe ich das halt mitbekommen. Mhm. Natürlich wusste ich nicht im Detail, wie das jetzt funktioniert, aber... Ja. Aber die große Neugierde war da schon auf jeden Fall geweckt. Richtig, genau. Mhm. Hast du denn schon mal eine andere längere Beziehung gehabt als die jetzige? Ja, und auch schon, ja. War das da genau? Und war das da genauso? Nee, das war es nicht. Nee. Das war es nicht? Nee. Das heißt, da hat dir eine Frau genügt? Genau, ja. Kannst du es dir erklären? Ja, das ist ja das Problem. Das ist wirklich merkwürdig. Ich hätte jetzt gedacht, du hättest gesagt, ja, das war immer schon so. Ich kann gar nicht anders. Bestätigung, Sex, Sucht vielleicht irgendwie. Aber das ist ja interessant, wenn du bei einer... Wie lange hast du es bei der einen Frau ausgehalten? Das waren, ja, über 4 Jahre. Über 4 Jahre. Wirklich absolut treu gewesen? Kann man so sagen, ja. Wie erklärst du es dir? Ja, es ist ja auch das Problem, dass ich mir das irgendwie nicht so richtig erklären kann. In einer gewissen Weise denke ich mal, es ist eine Selbstbestätigung, aber es ist halt irgendwie so richtig Hunger nach Sex, wie wenn du morgens aufstehst und willst dein Nutella-Brötchen essen. Ja, aber diesen Hunger hättest du eigentlich doch auch da haben müssen, in der anderen Beziehung, wenn der so tief in dir verwurzelt ist. Ja. Liegt es an der Frau vielleicht? Ich erzähle ja meiner Freundin auch immer, dass ich gerne mehr Sex haben möchte. Bei ihr ist es ja auch zum Beispiel so, dass sie mir diesen Sex gibt. Und der ist ja auch wunderschön. Mhm. Bei meiner Ex-Freundin war es eigentlich so, dass der Sex auch ganz gut war, aber der war vielleicht nicht ganz so gut wie bei meiner jetzigen Freundin. Ach, der war sogar noch schlechter und trotzdem bist du ihr treu geblieben? Ja. Das wird ja immer merkwürdiger, ne? Ja, deswegen... Und meine Freundin weiß ja auch ganz genau, dass ich... eigentlich ein Sexproblem habe oder schon sexsüchtig bin. Hat die denn, meinst du, die wittert irgendwas, dass da was anders läuft? Wenn die schon weiß, dass du Sex... Ja, die versucht mich ja schon immer zu kontrollieren und anzurufen und sowas. Die weiß ja schon, dass das vielleicht eventuell was im Busche sein könnte. Ja. Und deswegen ist es für mich halt auch immer schwieriger, es zu verhüllen. Also lange Rede, kurzer Sinn, was diese ältere Beziehung da anbelangt, stehst du vor dem Rätsel... Was deine eigene Person anbelangt, warum du so funktionierst, wie du funktionierst im Moment. Hm. Du weißt es nicht. Du weißt nicht, warum. Nee, definitiv nicht. Mhm. Ich weiß wirklich. Mhm. Ja, das ist wirklich ein Dilemma. Es ist ein absolutes Dilemma. Dass Menschen, die so auf Sex aus sind, so sexgierig sind, wenn die in einer Beziehung sind und das in ihrer Beziehung verheimlichen. Das ist ein Schicksal. Das ist mir auch unglaublich unangenehm meiner Freundin gegenüber. Mhm. Ich mache manchmal auch schon so Sprüche darüber, dass ich das halt nicht verheimliche, sondern dass ich das halt offenbare. Mhm. Und natürlich kann ich nicht ehrlich sein. Es wäre natürlich optimal, aber das ist so schwer, das können nur die wenigsten Leute, wenn man eine Liebeskonstellation, eine Beziehung hinbekäme. Denn du schilderst deine Freundin als eine Frau, die sexuell attraktiv ist für dich, die du offensichtlich auch sehr liebst. Richtig. Dass man beides leben könnte, ohne den anderen zu verletzen. Das wäre das Optimalste. In der Regel. Eine offene Beziehung meinst du, oder? Bitte? Eine offene Beziehung meinst du? Ja, aber das kriegen die allerwenigsten Menschen hin, weil das ist natürlich auch ausgesprochen schwierig. Und ja, aber wenn du sagst, eine offene Beziehung, dann will sie ja auch was haben. Ja. Und ich muss was geben. So, ja. Also ich muss sie dann geben. Ja. Ja. Das will ich aber auf keinen Fall. Ja, da kommt jetzt der Macker durch, ne? Ja, richtig. Da kommt der Macker durch. Mein Weibchen gehört mir, ne? Nach dem Motto. Ja. Ja, so geht's natürlich nicht. Also ich würde mit ihr auch niemals in den Swingerclub gehen. Verstehe, das muss alles so bei dir bleiben, ne? Ja, ja, aber ja. Es ist aber auch so, ich würde niemals irgendwie in den Puff gehen, wer unter meiner Menschenwürde. Ja, okay. Das macht den Gesamtfall jetzt nicht besser und nicht schlechter, die Meinung. Also, wenn nicht mal das Modell einer offenen Beziehung, was schon ein hochkompliziertes Modell ist für die meisten Menschen, die das leben, wenn das nicht für dich in Frage käme, weil du deiner Freundin das nicht zubilligst, was du selbst tust. Ja, richtig. Dann stimmt's hinten und vorne nicht. Ja, aber was stimmt denn dann nicht? Das stimmt deine Haltung nicht und deine Einstellung nicht. Ja, das weiß ich ja im Grunde genommen. Wenn ich das jetzt von jemand anderem hören würde, würdest du genauso denken. Ja, genau. Du würdest wahrscheinlich mir genau dasselbe sagen, was ich dir jetzt sage, wenn wir uns das umgekehrt erzählt hätten. Hm. Wäre so, ne? Ja, klar. Ja. So, jetzt ist die Frage, wie du da weiter verfährst. Gehst du permanent deiner Freundin fremd? Lebst du dich? Es ist natürlich auch eine sehr narzisstische Lebenshaltung, die du da pflegst. Auch eine sehr egomanische Lebenshaltung. Ja, vielleicht bin ich in mich selbst verliebt. Auf Teufel komm raus, lebst du dich aus und verlangst von deiner Freundin den strikten Rahmen der Beziehung. Das ist absurd. Hm. Das ist absurd, Daniel. Ja, was würdest du mir denn vorschlagen, um das zu bereinigen? Weißt du, letztendlich kann man, wenn man so gestrickt ist, wie du gestrickt bist, kann man keine Beziehung führen. Beziehungsunfähig? Nee, dann sollte man erstmal, um sich vielleicht richtig auszutoben, dann darf man sich nicht auf eine Beziehung einlassen. Ja, das ist ja der Punkt. Wenn ich das so von anderen höre, 25 oder so, dann hat er sich noch nicht ausgetobt. Bei mir ist es aber so, dass ich mich schon mit 15 das erste Mal mit einer Frau geschlafen habe und über jetzt 10 Jahre hinweg mich ausgetobt habe. Ja, das kann auch noch eine Weile dauern. Du bist ja gerade erst wirklich 25 Jahre alt. Ich glaube, dass wenn man so programmiert ist, wie du es zu sein scheinst, dass das schließt einander aus, dass man dann auch noch eine saubere gute Beziehung führen kann. Denn die ist nicht sauber, weil sie durch dein Verhalten liegt ein dicker Schatten drauf. Ja, im Grunde genommen, sonst lebe ich ja die Beziehung anständig aus. Nur mit dem einen Makel halt. Das Problem ist, wenn du den Eindruck hast, dass das wirklich zu einer Sucht ausartet, es gibt wirklich das Phänomen, auch die psychische Erkrankung der Sexsucht, ja. Dann musst du sehen, wenn du denkst, dass es wirklich in den Bereich reingeht, dann musst du dich psychologisch behandeln lassen oder zumindest mit einem Therapeuten, einem Sexualtherapeuten mal reden. Aber das weiß ich nicht, ab wann das... Von meiner Erzählung her, würdest du das so beurteilen, oder? Schwer zu sagen, kann ich nicht beurteilen. Da würde ich dich gerne lieber auch nochmal an meinen Psychologen verweisen, weil das kann ich nicht beurteilen. Ich glaube einfach eher, dass du rigoros deiner Lust nachgehst. Ja. Und dich auch wenig am Riemen reißt. Und dich auch nicht so sehr bemühst. Weil da ist ein Leckerchen, dann läufst du dahin und da ist wieder ein Leckerchen, dann läufst du dahin. Ja gut, aber ich bin, muss ich auch ganz ehrlich sagen, mittlerweile schon ganz schön wederisch geworden. Ja, klar. Aber es funktioniert ja. Ja, ja. Ja. Gut, Daniel, wir rufen dich nochmal zurück. Ja. Ich finde, dass du irgendwie, dass du etwas verändern musst. Finde ich schon. Also Miles sollte schon mit offenen Karten dann spielen. Ja, finde ich schon. Wobei, wenn du jetzt mit offenen Karten spielst, kannst du deine Beziehung wahrscheinlich vergessen. Ja, das ist nämlich die Frage. Das ist genau der Punkt, wenn man das von Anfang an nicht klar regelt. Mein Gott, wenn deine Freundin hört, dass du seit 3 Jahren das machst, möchte ich nicht deine Freundin sein. Sag's ihr vielleicht lieber nicht, weil das so verletzend für sie ist. Hm. Also meinst du, sollte ich erstmal die Sexsucht außerhalb... Versuch das doch mal. Ja, versuch das doch einfach mal. Versuch doch mal wirklich, ob das schaffst. Ehe du da zum Therapeuten gehst oder so. Versuch erstmal für dich zu denken, ich habe eine tolle Frau, die liebe ich, die ist geil, mit der habe ich guten Sex. Ich versuche es erstmal auf die Schiene. Wenn das nicht klappt, müssen die Karten neu gemischt werden. Muss man gucken. Also einfach so einen Zeitraum setzen für 2 Monate. So, zum Beispiel ja. Hm. Möchtest du dennoch mit meinem Psychologen nochmal ein paar Worte reden? Ja, gerne. Okay. Julian, vielen Dank nochmal. Daniel. Ich wollte dir nochmal sagen, deine Sendung finde ich echt klasse. Du machst das wirklich super, schon seit einigen Jahren. Und ich verfolge das immerhin nur dir. Danke, sehr nett. Ja, und dann wollte ich nochmal eine Frage kurz zum Schluss stellen. Dieser Hörsteller im Hintergrund, was hat das denn auf sich? die Geschichte erzähle ich immer wieder gerne. Ich habe einfach so ein Faible für Hirsche und Hirschgeweihe. Und dieser weiße Hirsch, der da hinten steht, den hat mir mein Kollege Roland Lohr mal geschenkt. Und da in diesem Fernsehbild hier nicht so viel zu sehen ist, haben wir gedacht, den stellen wir da hin. Das ist ein schöner Hingucker, der weiße Hirsch. Ja. Ja, das war's schon, Daniel. Ja, danke. Alles Gute, wir rufen dich gleich zurück. Ja. Tschüss. Tschüss. Und hier ist Chris. Chris ist 41, hallo. Was bin ich? 41, stimmt das? Das ist korrekt, ja. Ja, ich wollte dich nicht älter und nicht jünger machen. Das ist okay. Lieber Chris, sexuelles Doppelleben. Ja, ich habe insofern ein sexuelles Doppelleben, und das auch schon seit sehr vielen Jahren, ist, dass ich einen ausgewachsenen Fetisch für aufblasbare Gummipuppen habe. Das ist ja lustig. Ja. Das finde ich spaßig. Hast du eine Frau, auch eine Freundin? Ja, im Moment nicht. Also das hat vor 2 Monaten geendet. Wegen der Gummipuppe? Ja, auch. Das ist eine alte Geschichte. Also das hat schon ich war 5 Jahre verheiratet, auch schon meine Ehe zerstört, in Anführungsstrichen. Also du hast einen Fetisch für aufblasbare Gummipuppen, also für aufblasbare Frauen. Ja, genau. Wie lange schon? Seitdem ich 16 oder 17 bin, ungefähr, ganz grob. Wie viel aufblasbare Frauen besitzt du? Ich würde mal über den Daumen schätzen, ungefähr 25. Wie spektakulär. Wie spektakulär. Und dann, wenn du so Lust hast, dann gehst du in, wo liegen die, im Schrank oder wo? Nö, also der größte Teil ist im Schlafzimmer, aber ich habe momentan noch einen im Wohnzimmer und in der Küche, überall. Das ist ja kurios. Sind die immer aufgeblasen? Alle? Immer aufgeblasen. Die sind ja, alle immer aufgeblasen? Ja. Dann ist deine Wohnung ja vollgestellt oder das Schlafzimmer voll mit den Frauen? Ja, ziemlich, ja. Und so nach Lust und Laune gehst du mal in das Schlafzimmer und denkst, oh, heute nehme ich mal die rothaarige Elvira, oder wie? So ungefähr, ja. Haben die Namen? Die haben auch Namen, ja. Wie heißen die denn bei dir? Also in erster Linie habe ich die Biggie, die heißt eigentlich Brigitte Sextoy vom Karton her. Dann gibt es die Leather Weapons zum Beispiel, gibt es verschiedene. Und so weiter. Ja, genau. Deine Beziehung ist jetzt zu Ende, sagst du? Wie lange hat die gehalten? Knapp ein Jahr. Und währenddessen lief das mit den Gummipuppen auch? Natürlich. Und deine Freundin kam dann in dein Schlafzimmer, wo auch die aufgeblasenen Frauen standen? Das habe ich vermieden. Ach so, wo hast du die denn hingetan dann? Ich habe die dann alle im Schlafzimmer gestapelt und das einfach mal zugelassen und hat gesagt, das ist Rumpelkammer, da kann man momentan nicht reingehen. Das kann man mal ein, zwei Mal sagen, aber wenn man mit jemandem ein Jahr zusammen ist, kann man doch nicht immer das Schlafzimmer zulassen. Ja, dazu muss ich sagen, das war eine Distanzbeziehung. Ach so. Wir haben so etwa 300 Kilometer auseinander gewohnt und ich war in den meisten Fällen bei ihr. Aber irgendwann ist es aufgeflogen. Na klar, irgendwann ist es aufgeflogen. Und was hat sie da gesagt? Ja, fand sie nicht gut. Gummipuppen stellen, obwohl es den Dildo auch für die Frau gibt, sage ich mal, und da selbstverständlich und von jedem toleriert wird, für Frauen ein großes Problem da. Warum? Warum ist ein ausgewachsener Mann scharf auf Gummipuppen? Also ich mag dabei auch so die Rolle, in der so der typische Gummipuppenbesitzer, sage ich mal, dargestellt wird. Ne? Also wenn du so an der... Es ist ja so typischerweise eigentlich auch so ein Spaßgeschenk und man sagt ja auch so irgendwie, wenn du so im Internet guckst oder sonst irgendwie dich umhörst, was weiß ich, der kriegt eh keine Frau ab, der kriegt eine Gummipuppe ab. Ja. Diese Rolle mag ich sehr gern und ich lebe das auch aus. Aber macht es denn so viel Spaß, mit einer Gummipuppe zu schlafen, wie mit einer richtigen Frau? Ja, durchaus. Es ist was völlig anderes. Es ist nicht mal ansatzweise vergleichbar. Aber es ist, finde ich, total geil. Fühlt sich das denn auch sehr angenehm an? Ich denke dann eher immer ein Schlauchboot. Ja, klar, die Assoziation ist sogar sehr, sehr, sehr nah und sehr ähnlich, weil so das typische Schlauchboot ist ja aus dem gleichen Material. Eben. Es ist durchaus, also ich habe durchaus auch so ein Materialfetisch. Ich mag das Material auch sehr gerne. Ach, das heißt, wenn du das anfasst oder riechst, das riecht ja meistens auch sehr intensiv, das turnt dich dann auch noch an. Ja, korrekt. Ich vermute mal, wenn das jetzt so eingebrannt bei dir ist und über so viele Jahre, gehört das wirklich absolut zu deiner Sexualität dazu und ist überhaupt nicht mehr von dir trennbar. Ja, ist korrekt. Das heißt, eine Frau, die sich auf dich einlässt, müsste sagen, okay, lebt das weiter aus. Ja, korrekt. Aber du bist dazu parallel dann aber auch bereit und hast auch Spaß mit einer lebendigen Frau Sex zu haben. Natürlich, ja, auf jeden Fall, klar. Auch mal vielleicht ein Dreier, Frau, Gummipuppe und du? Ja klar, durchaus denkbar, logisch. Gab es denn schon mal in deinem Leben eine Frau, die das mitgemacht hat? Nur kurzzeitig. Mhm. Im Prinzip ist das ja eigentlich gar nicht so schlimm. Die Frauen könnten ja sagen, okay, wenn es weiter nichts ist, dann soll er den Spaß haben. Er geht nicht fremd, er hat nur seine Gummipuppe. Von der Logik her hast du vollkommen recht, aber es gibt dann halt möglicherweise den Moment, wo ich halt einfach von meinem Gehirn her irgendwie geiler auf eine Gummipuppe bin und dann ist der Ärger vorprogrammiert. Das kann ich verstehen, wenn ich mich in die Mädels hineinversetze. Mhm. Lieber Chris, das war nett, mit dir gesprochen zu haben, wenn auch sehr kurz, aber es war sehr interessant. Die Sendung ist gleich vorbei. Vielen Dank für deinen Anruf. Domian, nicht dafür. Tschüss. Ja, tschüss. In der Technik, Annette Bastian. Morgen freie Themen nach 1 Uhr, 1 Uhr live, 1 Uhr wieder Fernsehen und 1 Festival. Macht's gut, ciao.